Zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg und dem Monat des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli fand am 16. Juli in Kathmandu ein gemeinsames Symposium der Parteien, Massen- und Freundschaftsorganisationen und der Zuze-Ideologie-Studiengruppen in Nepal statt. Die Redner unterstrichen, unter der weisen Führung des großen Präsidenten Kim Il-sung hätten die koreanische Volksarmee und das Volk im Vaterländischen Befreiungskrieg den US-Imperialisten eine schmackvolle und in der Geschichte einmalige Niederlage versetzt. Sie kritisierten nachdrücklich die Anti-TV-Jagerpolitik der USA, die die koreanische Halbinsel zur Überspannung treiben.